Kundgabe 1457. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.06.1940. Ermahnung. Mein Kind, fliehe die Welt. Alles, was dir Freude macht im Erdendasein, hat geistigen Rückgang zur Folge. Denn es lockert die Bindung mit mir. Und ich will, dass du zu einer Aufgabe reifest, die ich dir gestellt habe von Anbeginn. Und diese Aufgabe fordert vollste Trennung von der Welt. Es muss dein Wille, deine Liebe, sich ausschließlich mir zuwenden. Es muss der Mensch jeder Versuchung widerstehen und er darf sich nicht freiwillig in eine Gefahr begeben. Er muss vielmehr auf alles verzichten, er darf nicht etwas verlangen, was eine ausgesprochene Schwächung des Geistes herbeiführen kann. Darum muss ich dich warnen, mein Kind, und dir die Verantwortlichkeit vorzustellen versuchen, die du der Menschheit gegenüber trägst, und bedenken, wie wenige willige Streiter auf Erden wandeln, die nur den göttlichen Willen zu erfüllen trachten. Unterbrechung.